Kundgabe 985. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.06.1939. Werke der Nächstenliebe. Ohne Liebe. Im Zwang. Für das allgemeine Wohl zu sorgen, soll denen überlassen bleiben, denen ein zu enger Wirkungskreis zugewiesen wurde für die Dauer des Erdenlebens. Der Herr hat allen wohlweislich die Aufgabe gestellt, die zu erfüllen sie fähig sind. Und es hat ein jeder die Möglichkeit, zum gesamten Wohl tätig sein zu können. Es bleibt dem einen mehr, dem anderen weniger Gelegenheit, die Lasten des Nebenmenschen auf seine Schultern zu nehmen. Und je mehr er sich dessen befleißigt, desto größeren Segen kann er selbst gewärtig sein und desto mehr wird in ihm die Liebekraft gestärkt und der Liebewille erregt werden. Nur im Dienen wird der Mensch zur Höhe gelangen können. Austeilen in Liebe dem Nächsten, was ihm selbst zur Verfügung steht. Und sich für die Not des Menschen einsetzen, auf dass diese gelindert und behoben werde. Jedoch immer von der Liebe zum Mitmenschen getrieben. Und es wird dies reichen Segen nach sich ziehen und wird der Mensch selbst niemals zu darben brauchen, wenn er stets gibt von dem, was er hat. Er soll auch nie ängstlich erwägen, ob die Gaben seinen Besitz schmälern könnten. Wer viel gibt, wird weit mehr empfangen, denn der Herr teilet seine Gaben gleichfalls ungeschmälert aus demjenigen, der aus Liebe zu ihm die Not des Mitmenschen zu lindern bestrebt ist. Denn was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Und nun erwäget, um wie vieles edler der Mensch handelt, der seinen Besitz teilet mit dem Armen, als jener, der in wohlgeordneten Verhältnissen dahin lebt, jedoch alle Gaben, die er austeilen will, fordert von der Allgemeinheit. Eine wohlorganisierte Nächstenliebe ist wie ein schwaches Öllämpchen. Es erfüllet nicht den Zweck. Es leuchtet nur unbedeutend und verbreitet keinen Lichtschein. Und so werden solche Werke der Nächstenliebe, die jedoch der Liebe entbehren, keinerlei erlösende Wirkung haben. Es werden wohl den Menschen Gaben geboten, doch es spricht das Herz nicht mit. Es opfert der Gebende nicht, sondern gibt gezwungen seinen Tribut. Und so wird dem Empfangenden auch nicht die Kraft der Liebe übermittelt. Es wird gleichsam dem einen genommen, was dem anderen gegeben wird. Es wird eine Handlung mechanisiert und zu gedankenloser Pflichterfüllung gemacht, die in der Liebe des Herzens geboren werden und Liebe erwecken soll. Und es sind diese Werke tote Werke vor Gott. Er kann nicht ansehen, was unter Zwang geboren, niemals ein tätiges Liebeswerk sein kann. Es ist das Herrlichste im Leben, sein Gut zu teilen mit dem, der doch gleichfalls ein Geschöpf Gottes ist, zu teilen eine jede Gabe, die der Vater im Himmel in seiner Liebe dem Menschen zugehen ließ. Zu teilen aus freiem Antrieb, weil das Herz den Menschen dazu treibt. Doch wertlos ist, was dem Menschen zur Aufgabe gemacht wird irdischerseits. Es erfüllet der Mensch diese Aufgabe wohl, doch nur, weil er muss, nicht aber aus eigenem Antrieb. Und es können solche Werke der Nächstenliebe nicht gewertet werden vom himmlischen Vater, der nur auf das Herz und den Grad der Liebe sieht, in dem die Gaben geboten werden. Amen.